Fest. Der Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Pressemitteilung der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Zeichen setzen gegen Datenverkauf. Bürger sperren Daten bei Meldeamt. 13. September 2012. Am kommenden Donnerstag, 20. September, ruft die Piratenpartei Deutschland zum diesjährigen bundesweiten Opt-out-Day alle Bürger auf, der Weitergabe ihrer Adressen durch die kommunalen Meldeämter zu widersprechen. Die Meldebehörden haben derzeit das Recht, persönliche Daten wie zum Beispiel Adresse, Geburtstag, Konfession und Familienstand an Dritte weiterzureichen, solange der Bürger das nicht eigenhändig und ausdrücklich in Schriftform untersagt. Über diese Möglichkeit des Widerspruchs werden am kommenden Donnerstag die Piraten informieren. Mit Infoständen, Flyern und Aktionen wird der Landesverband NRW der Piratenpartei in zahlreichen Städten über das kürzlich in einer 57-Sekunden-Hauruck-Aktion vom Bundestag verabschiedete Meldegesetz aufklären. Was bei der bisherigen politischen Debatte um den Verkauf von Meldedaten zu Werbezwecken vollkommen untergeht, sind die vielen weiteren und mindestens ebenso schweren Datenschutzdefizite im aktuellen Entwurf, sagt Martin Zieroth vom Arbeitskreis Datenschutz der NRW-Piraten. Aus diesem Grund muss eine Überarbeitung des Gesetzestextes inhaltlich weitergehen, um den Datenschutz nachhaltig zu stärken. Auf seiner ersten Sitzung nach der Sommerpause am 21. September berät nun der Bundesrat über das Gesetz. Der Innenausschuss des Bundesrates hat hierzu einige Empfehlungen veröffentlicht, die die Kritik der Piraten am Entwurf des Meldegesetzes bestätigen. Die Piratenpartei fordert den Bundesrat auf, den Gesetzentwurf an den Vermittlungsausschuss zu verweisen, damit dort die zahlreichen Datenschutzdefizite beseitigt werden können. Verantwortlich für den Inhalt dieser Pressemitteilung ist das Presseteam NRW, Achim Müller, der Piratenpartei Deutschland, Landesverband Nordrhein-Westfalen. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Podcast jetzt abonnieren unter krähennest.piratenpartei-nrw.de.